kämpfen, zu kämpfen gegen die Uhr, gegen den Boden, der unter ihm dahinschwimmt und hinter ihm nun nicht. Den Mund auf, verzerrt die Gesichtszüge, aber er läuft und hat noch 4 Runden zurückzulegen. Diese 4 Runden, die mein Kollege Wolfsberg geschildert hat. Das Rennen eines Mannes geht dem Ende entgegen. In der Gegengeraden stampft Emil Satopek, der Major des tschechischen Heeres. So als breche er jeden Augenblick zusammen, so wird sein Stil zu laufen. Sein Schütteln des Kopfes, sein Keuchen, sein Kämpfen um Flucht. Und dennoch ist er nicht zu bezwingen, nicht zu besiegen. Hinter ihm her stampft ein zerrissenes Feld, ein Feld der Geschlagenen. Es ist ein Rennen der Tragödien gewesen, denn wo sind die geblieben, von denen man annahm, sie werden in der Nähe von Satopek bleiben. Immer noch die gleiche Art zu stampfen, zu kämpfen gegen die Uhr, gegen den Boden, der unter ihm dahin schwimmt. Und hinter ihm muss immer noch die gleiche Art zu stampfen, zu kämpfen gegen die Uhr. Gegen den Boden, der unter ihm dahin schwimmt. Und hinter ihm nun sich immer noch die gleiche Art zu stampfen. Zu kämpfen gegen die Uhr. Gegen den Boden, der unter ihm dahin schwimmt. Und hinter ihm nun. Und wieder kommt Satopek. Noch 2 Runden sind jetzt, wenn er über die Ziellinie geht, zu laufen. Immer noch die gleiche Art zu stampfen. Zu kämpfen gegen die Uhr. Gegen den Boden, der unter ihm dahin schwimmt. Und hinter ihm nun nicht. Begleitet von 2 Läufern, die überrundet sind, überholt, kommt der Franzose aller Mimung vorbei. Aber er sieht vor sich Satopek entschwunden, uneinholbar. Der Sieger steht fest, wenn nichts geschieht. Und nun die Nächsten. In der Gegengerade kommen sie an. Der Bärenjäger aus Sibirien, der baumstarke Anufje. Dahinter der große Finne mit der Nummer 788, Posti. Und dann einer der Engländer. Und nun wieder die Suche nach Emil Satopek, dem Mann, der den Weltrekord hält. Und von dem Russen, von Anufje, wissen wir, dass er unheimliche Zeiten gelaufen ist. Aber gegen Satopek ist nicht anzukommen. Noch eine Runde. Die Glocke, immer noch die gleiche Art zu stampfen, zu kämpfen gegen die Uhr, gegen den Boden, der unter ihm dahin schwimmt. Und hinter ihm nun ist immer noch die gleiche Art zu stampfen, zu kämpfen gegen die Uhr, gegen den Boden, der unter ihm dahin schwimmt. Und hinter ihm nun ist immer noch die gleiche Art zu stampfen, zu kämpfen gegen die Uhr, gegen den Boden, der unter ihm dahin schwimmt. Hinter ihm nun sich immer noch die gleiche Art zu stampfen, zu kämpfen gegen die Uhr, gegen den Boden, der unter ihm dahinschwimmt. Und hinter ihm nun die Glocke, die letzte Runde für Emil Satopek. Und jetzt feuern ihn 70.000 Menschen im aufgewühlten Stadion in Helsinki an. In der Gegenkurve, jetzt herein aus dem Schatten in die Sonne, begleitet vom Aufflattern der olympischen Flagge, die in seinem Rücken weht, in der Gegengrade, Emil Satopek. Satopek dem Ziel entgegeneilend und alles andere hinter ihm geschlagen, der kleine Franzose. Alle Mimu jetzt erst in die Gegengrade gehen, 50, 60 Meter zwischen ihm. Und jetzt an mir vorbeiziehen, der lange Engländer Piri, gefolgt von seinem Kameraden Norris. Aber zu Satopek geht unser Blick, aus der Zielkurve jetzt herauskommen,